Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Boah, und diesmal ist es die Woche. Kaum aussprechen, ne? So heißt es hier. 26, 2011, Patentrolle und Fortschritt heißt diesmal die Sendung. Und ja, eben gesagt, es ist so heiß hier, ja. Unglaublich, heute sollen es 32 Grad werden. Boah, da ist selbst Wildkatzen zu heiß und die ziehen sich auf einen etwas kühleren Fleck zurück. Ja. Das ist einfach zu heiß hier. Ich muss hier gleich noch das Studio abdunkeln, dass es ja hier nicht so heiß wird. Naja. Könnt ihr mich dann zwar nicht mehr sehen, aber ist ja egal, ne? Das ist so interessant. Ja, die Woche ist, oder letzte Woche ist was ganz Interessantes passiert. Das ist wie eine Bestätigung von dem, was ich ja schon etliche Male auch gesagt habe, dass nämlich die Daten bei einer privaten Firma vielleicht eventuell besser aufgehoben sind, als die Leute sich das denken. Ja. Denn eine private Firma kann die Daten nur begrenzt missbrauchen. Der Staat hat da wesentlich größere Möglichkeiten und oder wesentlich bessere Möglichkeiten. Und so ist es auch tatsächlich, dass jetzt eben bei einer Demo die Daten tatsächlich missbraucht wurden, und zwar von der Polizei. Die haben, so könnte man es auslegen, illegal Telefongespräche von Demonstrationsteilnehmern abgehört, Daten auch weiter gesammelt, also Handydaten, ja. Und das ist natürlich ein eklatanter Verstoß gegen das, was immer wieder gepredigt wird. Bei uns sind natürlich die Daten sicher. Das führt natürlich auch alles, was mit Vorratsdatenspeicherung und so weiter zu tun hat, ad absurdum, ja, weil das zeigt, dass man eben den staatlichen Organen eben in keinster Weise trauen kann, in keinster Weise seinen Daten anvertrauen kann. Und entsprechend muss dann eben auch dafür gesorgt werden, dass die Daten, die persönlichen Daten, auch so kurz wie möglich gespeichert werden, beziehungsweise gar nicht gespeichert werden. Das ist nämlich offenbar gar nicht notwendig. Hier hat jetzt die Polizei, wie man deutlich sieht, Mittel in die Hand bekommen, die schon viel zu viel zulassen im Prinzip. Ja. Ob egal oder nicht, ob legal oder nicht, kann man ja mal dahingestellt sein lassen. Ja. Fakt ist, dass die Polizei hier Methoden an der Hand hat, die eben weit über das oder die weit mehr ermöglichen als das, was erlaubt ist. Ja. Von daher braucht man so quasi sowas wie Vorratsdatenspeicherung, wenn man es so will, auch nicht mehr. Wenn man das wenn man diesen Gedanken fortspinnt, dann kommt man eben zu dem Schluss, dass es durchaus viel, viel mehr Möglichkeiten gibt, jetzt schon viel zu viel abzuhören, mehr als erlaubt ist. Von daher wird eine Vorratsdatenspeicherung überhaupt gar nicht mehr benötigt. Ja, das sieht auch einige Politiker, die sich da jetzt halt ganz stark dagegen geäußert haben, auch aus Regierungsreihen. Der sächsische FDP-Vorsitzende Holger Zastrow bezeichnet zum Beispiel die Überwachung als unverhältnismäßig. Ja. Und sieht dann eben auch seine Skepsis gegenüber der Vorratsdatenspeicherung auch zu Recht bestätigt. Ja. Und auch hier sagt Zastrow zum Beispiel, wir brauchen nicht darüber nachzudenken, dass im Rahmen der Vorratsdatenspeicherung die Union und SPD wollen, noch mehr Daten noch länger gespeichert werden und für Polizeiabfragen zur Verfügung stehen. Dieses Thema hat sich erledigt, wenn man sieht, welche Missbrauchsmöglichkeiten jetzt schon bestehen. Wow. Also im Prinzip, da kann die Polizei technisch noch mehr machen, als eigentlich erlaubt ist. Also brauchst du nicht noch mehr technische Möglichkeiten, denn dann wäre der Missbrauch oder weiterer Missbrauch quasi ja vorprogrammiert. So ist also da der Tenor. Ja, ist wie in einem Hollywood-Film, ja, wo man dann ja, alle technischen Möglichkeiten immer ausnutzt, ganz egal, ob das erlaubt ist oder nicht. Insgesamt wurden 138.000 Handyverbindungen, ja, laut Polizei, an diesem Tag von Anwohnern, Demonstranten, Politikern und Journalisten gesammelt. Das ist unglaublich. Ich finde, das ist ein Fall für Amnesty International. Und das meine ich jetzt nicht übertrieben, sondern tatsächlich so. Das ist äußerst besorgniserregend und hier sollte rechtzeitig geschritten werden, ja, auch hier, vielleicht könnte man das ja auch an höherer Stelle noch bringen, damit hier so etwas nicht noch einmal passiert. Ja, hier wurden ahnungslose und unschuldige Menschen einfach so ausgespäht. Ja. Allein schon dieser Fall zeigt, dass hier die Leute sich mehr Gedanken machen sollten über den staatlichen Missbrauch der Daten als eben den Missbrauch von privaten Firmen. Denn ich habe in einem Artikel geschrieben, ja, bei privaten Firmen, wenn da die Daten missbraucht werden, dann kriegt man höchstens ja, ein bisschen zu viel Werbung. Ja. Aber wenn staatliche Organe hier die Daten missbrauchen, dann sind die Konsequenzen meistens sehr, sehr viel schwieriger. Ja. Google jagt keine Menschen, Google bringt keine Menschen ins Gefängnis, Facebook bringt keine Menschen ins Gefängnis, Facebook jagt niemand. Es sind die staatlichen Organe, die eben dann solche Daten ausnutzen, missbrauchen, meiner Meinung nach, und dann eben da die Leute dann eben jagen, für was auch immer. So sieht das aus. Und der Spruch, wer nicht zu verbergen hat, der ist ja auch schon mehrfach entkräftet worden, denn erstmal hat jeder etwas zu verbergen und das ist auch jedem Bürger sein gutes Recht. Ja. Und es ist auch so, dass eben auch ja, wie sagt man, ein sogenannter Zufallsraster immer wieder mal anspricht, ja, wo ja, man dann eben in eine Schublade gesteckt wird durch ja, unglückliche Verknüpfungen von Daten, durch falsche Verknüpfungen von Daten oder auch durch gefälschte Daten, ja, auf die man eben keinen Einfluss mehr hat. Ja. Daten sind veränderbar und dann auch selten noch kontrollierbar. So, also das jetzt erstmal zu dem unglaublichen Thema. Ich finde, das müsste auch noch ein bisschen stärker noch um sich greifen, aber es ist ja in der allgemeinen Bevölkerung ist ja eher die Angst vor Google schön etabliert durch die entsprechenden Lobbyisten, die eben hier Google als das böse TM darstellen. Ja. Und deswegen machen sich die Leute da offenbar mehr Sorgen darüber. Unglaublich. Was anderes, was mir auch noch sehr viel Sorgen macht, ist das Multitouch-Patent, das jetzt Apple zugesprochen wurde. Es ist äußerst kontrovers. Patent-Troll, oh, Entschuldigung, das habe ich nicht gesagt. Patentrechtsaktivist Florian Florian Miller meinte, Apple könnte das Patent auch dazu nutzen, sämtliche Smartphone-Hersteller zu verklagen. Genau, er freut sich da vielleicht, ich weiß nicht, ja, keine Ahnung. Aber ich freue mich da überhaupt nicht darüber, denn da komme ich gleich noch dazu, das hält den Fortschritt doch um einiges auf. Es ist vollkommen wahnsinnig, was da abgeht und ich kann nur hoffen, dass sich einige Firmen da dagegen wehren und versuchen, dieses Patent wieder als nichtig erklären zu lassen, denn das stimmt auch so nicht. Ja, das stimmt so nicht. Jeder, der nicht aber total verblendet ist, weiß, dass es so ähnliche Technologien bereits schon vor Apples iPhone gegeben hat, lange bevor Apple das iPhone herausgebracht hat. Und deswegen kann eigentlich hier gar kein Patent vergeben werden, weil es ein sogenanntes Prior Art hier vorliegt. Wie gesagt, einige haben sich darüber super gefreut, dass Apple jetzt dieses Patent bekommen hat, aber es ist eben eine traurige Entwicklung, was da passiert momentan. Ich kann nur hoffen, dass es das jetzt wirklich vor Gericht geht und dass dieses Patent wieder aberkannt wird. Ungeachtet dessen, also Google zeigt sich da eben auch unbeeindruckt, das haben die ja schon öfters gezeigt und sehen da jetzt auch momentan eventuell keine Gefahr dafür, von Apple belangt zu werden. Und wenn, dann muss das ja in einem Rechtsstreit geklärt werden und dann wissen wir ja, dass es manchmal auch dann ganz anders ausgehen kann. Und ich hoffe, dass, wie gesagt, einige Firmen wie eben zum Beispiel Google und aber auch solche Hardwarehersteller wie Samsung etc. hier jetzt knallhart gegen dieses Unrechtspatent vorgehen und hier das als ungültig bezeichnen lassen oder eben ungültig werden lassen. Das kann man ja erstreiten, wenn auch sehr, sehr schwer, muss man auch sagen. Ja, was hier hinten im Hintergrund abgeht, ist natürlich auch, zeigt natürlich auch, dass die Firma Apple alles andere als ein, ja, wie sagt man, Sympathieträger ist, ja, jedenfalls außerhalb des Apple-Universums, ja. Es ist ein riesen Dilemma, es ist ein riesen, ja, ich muss mal sagen, Sauerei, ja, um es mal direkt deutlich zu sagen. Und ich denke, hier muss unbedingt auch mal gesagt werden, dass eben das nicht die feine englische Art ist, wie es immer so schön heißt, sondern dass hier eine ja, Firma am Werke ist, die eben auf Softwarepatente oder auf Patente als sich eben setzt. Und das behindert die Industrie ganz gewaltig. Das zeigt jetzt auch eine Studie, die veröffentlicht wurde, und zwar von James Besson an der Universität in Boston. Der hat eine Analyse vorgenommen von dem Patentierungsverhalten der Softwareindustrie, also speziell der Softwareindustrie jetzt, in den vergangenen 10 Jahren in den USA, und das zeigte, dass es eben eine massive Behinderung des technischen Fortschritts durch Patente gibt und nicht etwa ein Schutz. Es ist tatsächlich einfach nur eine Behinderung. Wie könnte man auch auf einen anderen Gedanken kommen? Ja, weil was, es ist doch klar, ja, wenn nur eine Firma etwas machen darf, nur eine Firma etwas machen darf, ja, dann kriegt sie ihren Hintern nicht hoch, ja, während andere Firmen vielleicht bessere Sachen damit anfangen würden, können es nicht, weil das geschützt ist. Es ist ein Dilemma, ein Drama, und gerade im Softwarebereich ist es natürlich unmöglich, und es macht auch viele Programme quasi ja fragwürdig, Entwickler schrecken davor zurück, weil sie eben Angst haben, dass dann am Schluss ihre harte Arbeit eben als ungültig erklärt wird oder als nicht vermarktungsfähig, weil eben irgendein Patent da verletzt wird, irgendein Trivialpatent, ja. Also ich meine, es gibt ja schon viele fragwürdige Dinge, gerade im Softwarebereich, und ja, das müsste man nicht noch weiter stärken. Ja. Dieses Drohgebärde auf der einen Seite, die Patentkrake Apple, die jetzt nach der Hardware-Mobilfunkindustrie greift, und auf der anderen Seite die Softwarepatente, die eben auch die Softwareentwicklung einschränken. Und das hat ja auch irgendwo zum Beispiel auch mit Hardware dann auch zu tun, gerade in solchen Geräten wie Smartphones ist eine Kombination aus Hardware und Software. Also irgendwie, sagen wir mal so, wenn man jetzt nach den Klagen ginge, ja, dann wäre es schon gar nicht mal möglich, irgendein Handy zu produzieren, und zwar alleine ein Handy zu produzieren. Selbst wenn eine Firma von der Pike auf alles neu erfinden würde, die dürften es nicht verkaufen, ohne dass die sehr vielen Firmen sehr viel Geld an Lizenzen zahlen würden. Und das ist einfach etwas, das darf nicht sein, sowas. Ja? Innovation muss gefördert werden, koste es, was es wolle, auch wenn es ein paar Euro den Firmen kostet, die dann vielleicht da ja eine Idee hatten. Ja? Gut, schön. Aber diese Firmen müssen auch diese Idee dann pflegen und da brauchen sie auch vor der Konkurrenz weniger Angst zu haben. Ja. Stattdessen machen sie das, was man immer tut, wenn man etwas zugesprochen kriegt, ja, wenn man etwas sicher in der Tasche hat. Man hegt das und pflegt das, aber nicht in dem Sinne, dass man es verbessert, sondern man beschützt es, ja, und dann hat man eben ruckzuck einen Dinosaurier. Weil man sich eben nicht um die Fortentwicklung kümmert, sondern nur noch um den Schutz. Und andere Firmen könnten viel bessere Sachen machen, wenn dann eben zum Beispiel so ein Patent nicht existieren würde. Also Patente sind Mist, vor allem im Softwarebereich, aber auch eben im Hardwarebereich. Ein veraltetes Modell, das ich finde, müsste oder ist eigentlich überholt und müsste endlich abgeschafft werden. Ja. Auch wenn das so die einen oder anderen Patentdrolle da jetzt überhaupt gar nicht damit einverstanden sind mit dem Vorschlag. Google schafft immerhin schon mal einen Etappensieg übrigens gegen Oracle. Auch das war sehr interessant die letzte Woche. Hat mich riesig gefreut. Oracle momentan wohl der Patentdroll Nummer 1. Ja. Ich weiß nicht, also so Apple und Google und Apple und Oracle, die halten sich so momentan so vielleicht so die Waage. Ja, es geht so immer hin und her. Wer so die Nummer 1 ist im Patent-Troll-Business. Aber Oracle schießt natürlich den Vogel ab mit so Patentklagen, die überhaupt keine Substanz haben. Und das hat auch jetzt wieder das US-Patentamt bestätigt. Es sind ja schon etliche Forderungen gemacht, aber fangen wir mal langsam an. Also 17 von 21 Ansprüchen des Patents, Nummer ist jetzt Wurst, egal, aus dem Jahr 2001, auf die sich Oracle beruht, sind also schon mal nichtig erklärt worden. Sie seien gar nicht patentierbar gewesen, ja, da die dort beschriebene Technik bereits bekannt gewesen sei. So, boom, egal was da jetzt in diesem Patent drinsteht, und das ist das, was ich auch vorhin gemeint habe, das Gericht hat jetzt 17 von diesen 21 Patenten schon mal als nichtig erklärt. Und genau das könnte übrigens auch bei dem Multitouch-Patent von Apple passieren, dass zum Beispiel jetzt eben Apple dann klagt und dann wird eben, gibt es einen Patentrechtsstreit und dann könnte eben das US-Patentamt beispielsweise eben dann dafür sorgen, dass dieses Patent wieder aufgehoben wird, weil es festgestellt wird, dass es gar nicht patentierbar ist. Ja, so. Das ist jetzt kompliziert, weil es wurde ja jetzt eben erst zugesprochen, aber es hat eben nichts weiter zu bedeuten. Eine Stelle kann ein Patent zusprechen. Das bedeutet aber nicht, dass es Bestand hat. Das muss dann eben an anderer Stelle entschieden werden, ob ist tatsächlich patentierbar gewesen ist und ob die Patentstelle dann eben zu Recht dieses Patent vergeben hat. So. Ja, und Prior Art auch in diesem Fall, deswegen ein herber Rückschlag erstmal für Oracle. Ja. Bereits 168 patentierbare Ansprüche aus 7 Patenten, ja, die gegen Google in Stellung gebracht wurde, ja, sind auch da bereits 46 davon schon wieder aufgehoben werden. Die sind also erst schon mal wupp, verpufft. Also ich glaube, Oracle hat sich da keinen Gefallen getan, weil bisher haben natürlich auch andere Firmen noch eventuell gedacht, da wären noch Patente vorhanden. Ja. 46 davon wurden eben jetzt als nichtig erklärt und andere Firmen können sich natürlich jetzt hier auf dieses Urteil berufen, ja, und können natürlich jetzt sagen, ja, also diese 46 Patente, da brauchen wir keine ja, brauchen wir nicht mehr darauf Acht zu geben, weil die wurden ja jetzt komplett als nichtig erklärt. Also, da hat sich Oracle momentan keinen Gefallen getan, ganz im Gegenteil. Die ruinieren sich momentan die eigene Drohkulisse, ja, wird momentan von Oracle selbst kaputt gemacht. Das freut mich natürlich ungemein. Ich bin mal gespannt. 6 Milliarden US-Dollar hat ja Oracle von Google gefordert, also bis zu 6 Milliarden US-Dollar, was selbst bei Experten als lächerlich gilt. außer vielleicht bei so Experten, die in Blogs sich als Patent-Troll bedienen. Ja, genau. Ich kann es immer nur wieder sagen. Dann hat's auch was anderes noch. Was ganz anderes. Ich meine, ich habe jetzt einige Themen gehabt, die eben über Patente gingen. Ja. Ach, das ist immer so ein kleiner Aufreger, ein großer Aufreger, würde ich mal sagen. Denn also Patente sind wirklich so die Seuche des Informationszeitalters. Ja. Es ist sowas wie die Inquisition des Mittelalters. Ja. Man kann Sachen machen und irgendwann, wenn es dem anderen stinkt, dann wird man schon irgendwie ein Patent finden, mit dem man dann den anderen so richtig fertig machen kann. Ja. Und ja, es ist ja dann ganz praktisch, da kann man immer so ein Mini-Hexen-Software-Jagd machen. Ja. Aber naja, gut, das ist eben nicht ganz so toll. Das ist halt eine unfaire Sache von den anderen Firmen, was da abgeht. Unfair wollte sich auch KPN in den Niederlanden verhalten. Und hier wurde dann KPN gestoppt, ja, von der, wie heißt das, diese Kammer nochmal, wie heißt diese Kammer? Die Tweede-Kammer. Naja, okay. Das hat jetzt viel gebracht, na, dass ich das jetzt erwähnt habe, wie die Kammer heißt. Also das ist so eine Art, ja, so eine Art Überwachungsorgan, ja, so wie bei uns vielleicht die Regulierungsbehörde, könnte man so sagen, holländische Regulierungsbehörde OPTA, wurde damit jetzt auch beauftragt von diesem Ding. Also es ist nichts wie eine Regulierungsbehörde, sondern eher eine Kammer, die eben dem der Regulierungsbehörde Weisungen erteilen kann. Und KPN, Vodafone und T-Mobile dürfen ihre Kunden nicht mehr daran hindern, Voice-over-IP-Programme, zum Beispiel Skype oder Chat-Applikationen zu benutzen. Also zum ersten Mal eine richtige Netzneutralität im Mobilfunk vor. Es ist auch bei uns, wir tun ja viele in ihren AGBs festlegen, dass man zum Beispiel keine Voice-over-IP-Programme nutzen darf oder kein Skype. Manchmal wird Skype sogar direkt genannt. Ja. Manche Verrückten haben tatsächlich auch noch drin stehen, dass man keine Instant-Messaging Chat-Applikation nutzen darf, was vollkommen irrsinnig ist, ja. Aber es steht nun mal drin und das ist äußerst bedenklich, denn wenn man einen Dienst nutzt, ein gewisses Datenkontingent kauft, dann muss auch gewährleistet sein, dass man das Datenkontingent so aufbrauchen kann, wie man es möchte. Es kann ja nicht sein, dass man vorgeschrieben kriegt, was man im Internet darf und was nicht. Das ist unglaublich. Und noch schlimmer. Die Firmen, KPN, Vodafone, Team, oder ich glaube, es war KPN, ja, genau, nur KPN, hat eben hier eine so Deep Packaging Sniffing Inspection durchgeführt, ja, um eben herauszubekommen, ob Instant Messagings gemacht wurden, ja, weil das so einfach ist, das kann man ja auch zum Beispiel über ein normales Webprotokoll machen. Also musste tatsächlich geschaut werden, was für Daten wurden übertragen. Da wurden Daten quasi, könnte man theoretisch mitlesen. Es wurde zur Filterung von Applikationen eingesetzt. Und das geht natürlich gar nicht. Das erzürnte viele Datenschützer und Verbraucherschützer, ja, zu Recht. Und ja, und jetzt ist es eben hier so, dass es gar nicht mehr verboten werden darf. Natürlich ist auch dieses Deep Packet Inspection dann natürlich auf der Liste der Sachen, die jetzt eben vermieden werden sollen oder vermieden werden müssen. Aber damit eben die Firmen gar nicht mehr in die Versuchung kommen, dieses Packet Inspection zu machen, ja, wurde es eben den Firmen untersagt, Voice-over-IP-Programme und Chat-Programme zu verbieten. Eine perfekte Lösung, das sollten sich auch unsere Wächter mal ein Beispiel dran nehmen und das auch bei uns durchsetzen, weil es kann nicht sein, dass im 21. Jahrhundert immer noch in AGBs steht, dass man normale Sachen, also im Internet normale Programme nicht nutzen darf auf seinem Smartphone oder auch auf seinem Laptop. Das kann nicht sein, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß und deswegen sollte das gemacht werden. Und bis dahin muss man sagen, dass man bei Firmen, die sowas in den AGB stehen hat, auch gar keinen Vertrag mehr abschließen sollte, denn man bringt sich da in Teufelsküche, man engt sich ein selbst und man weiß auch heutzutage gar nicht mehr bei vielen Smartphone-Programmen, was da im Hintergrund tatsächlich passiert. Also wenn man zum Beispiel Voice-over-IP jetzt sagt, okay, dann benutze ich eben kein Skype, ja, dann nutzt man auf einmal eine andere Applikation, die eben auch Voice-over-IP ähnliche Daten überträgt und schon könnte man eben von der Firma beschuldigt werden, Voice-over-IP gemacht zu haben. Ja, genauso wie Instant-Messaging-Programme. Also es gibt schon hunderte von Apps, nicht nur bei Android, sondern auch bei anderen Smartphones, die eben eine Art Instant-Messaging nutzen, um zu kommunizieren, sogar die Programme untereinander versuchen da zu kommunizieren. Beispielsweise über das G-Talk bei Android ist es ja gar nicht mehr möglich, ohne G-Talk zum Beispiel ein Programm zu installieren, weil das Ma die Market oder eben über den normalen Weg, weil die Market-Applikation die Daten über G-Talk quasi überträgt, anfragt und so weiter. Das heißt, wenn man eine solche Karte dann ins Android-Handy reinlegt, verstößt man quasi schon in dem Moment, in dem man die Karte reinlegt, gegen bestehende Richtlinien. Und das ist natürlich nicht der Weisheit letzter Schluss, wenn man das dann tut. Also solche Firmen sollte man generell meiden, die eben Voice-over-IP-Programme oder das Instant Messaging in ihren Tarifen verbieten. Und gleichzeitig hoffe ich, dass hier auch bei uns so eine Regulierung einsetzt, dass eben die Netzneutralität auch im Mobilfunkbereich gewährleistet ist, und zwar für alle Art von Programme. Ja, das Internet ist das Internet ist das Internet und ich darf im Internet machen, was ich will, egal ob am Handy oder am Computer. Das, was gesetzlich erlaubt ist, muss auch auf dem Mobilfunkbereich möglich sein. Ja, und noch jemand, der heult mindestens so laut wie ich jetzt wegen der Netzneutralität. Allerdings heulen die, weil sie vielleicht nicht mehr genug Geld machen können, weil sie Informationen veraltet anbieten. Ja. Das sind die Zeitungen, ja, unsere lieben Zeitungen. Ich weiß, ich tue wieder vielen guten Journalisten Unrecht, die für seriöse und gute Zeitschriften arbeiten. Und es tut mir auch wirklich leid für die Leute. Und die sehr guten Journalisten, die wissen allerdings auch schon, was die Stunde geschlagen hat, ja, und haben auch schon eine andere Einstellung zu den elektronischen Medien. Und einige Verlage offenbar, die sehen das nicht so, die versuchen sich krampfhaft an ihrem Strohhalm festzuhalten, habe ich ja schon des Öfteren gesagt. Die klagen jetzt gegen die Tagesschau-App. Tatsächlich, die klagen gegen die Tagesschau-App. Das ist so, ich meine, das ist sowas wie so der letzte Aufschrei vor dem Untergang. Ja, als ob man mit dieser Aktion noch irgendetwas retten könnte. Als ob man quasi verhindern könnte, dass ein öffentlich-rechtliches Programm kostenlos seine Nachrichten in Form einer App verbreitet, ja, so dass die Leute komfortabel sich auf ihren Android-Geräten beispielsweise hier Nachrichten angucken können. Ja. Und ich weiß nicht, ob die Leute mal sich das angucken von weiter weg, anscheinend nicht. Und wenn sie sehen, wie lächerlich diese Forderung ist und auch wie unbegründet diese Forderung ist, ja, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, jetzt diese Zeitungen, diese Dinosaurier da zu kritisieren. Deswegen mache ich es einfach nicht, sondern ich sage ganz einfach mal, dass auch eine öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt nicht nur das Recht hat, die Daten, die Nachrichten auf bekannten Wegen zu verbreiten, ja, sondern auch die Pflicht. Und offenbar sind die Leute im öffentlichen Recht und Rundfunk eben nicht so verblendet und sehen tatsächlich, wohin der Trend geht, ja, ins digitale Zeitalter, indem sich die Leute mehr Nachrichten aus dem Internet holen als aus dem TV demnächst, ja, oder ist schon. Also ich weiß nicht, bei mir auf jeden Fall seit Jahren, ja, hole ich mir Nachrichten aus dem Internet, auch bei tagesschau.de beispielsweise, aber auch bei ntv.de. Und ja, das sind die Informationsquellen. Nicht mehr die gedruckten Zeitungen, ja. Und auch nicht mehr das Fernsehen. Ja. Und die ARD und auch ZDF erkennen das offenbar und reagieren halt durch diese Apps, die sie jetzt anbieten. Und das ist die Pflicht der öffentlich-rechtlichen Medien, denn die Leute zahlen auch dafür, ja, übrigens auch mit dem Internetzugang, ja, sie zahlen dafür, dass hier solche Inhalte gebracht werden. Und wenn jetzt diese Inhalte nur noch auf den Medien kommen, die gar nicht mehr neu genutzt werden bei der neuen Generation von Leuten, ja, von Lesern, von Nachrichtenkonsumenten, ja, dann wäre das nicht nur ein Verstoß, dann wäre das nicht nur schade, sondern es wäre, finde ich, ein Verstoß gegen das öffentlich, gegen das öffentlich-rechtliche Rundfunkprinzip. Ja, also ich meine, gut, es hat angefangen mit Radio und Fernsehen, klar, aber das Internet ist jetzt schon seit vielen Jahren dazu und eine App ist eigentlich nichts weiter als eine Weiterführung des Internets für bestimmte Geräte, ja, auch bedenklich, aber okay, es ist halt mal so. Und da kann man doch nicht verlangen, dass diese neue Plattform, der Weg der Zukunft, ignoriert wird. Aber der Hintergrund ist ja offenbar auch ein ganz anderer, nämlich man weiß oder man sieht, dass einem Umsätze verloren gehen, ja, und jetzt möchte man eben diese Umsätze zurückgewinnen, indem man anderen verbietet, das zu tun, ja. Also, zu den Klägern gehören übrigens der Axel Springer Verlag, die Süddeutsche Zeitung, die Frankfurter Allgemeine Zeitung und die WAZ Mediengruppe. Jetzt weiß man vielleicht, wo, aus welchem aus welcher Richtung der Wind weht, ja. Fast alle genannten sind die, wo eigentlich den digitalen Aufsprung viel zu spät gemacht haben, die gepennt haben, ja, und jetzt da stehen und sehen, dass eben andere Angebote sehr viel erfolgreicher sind, denn diese Dinosaurier-Vorstellung, hier ist die App, jetzt müsst ihr zahlen, vielleicht sogar noch monatlich mit Gebühren, die kann man sich natürlich abschminken, ganz klar, Trend verpennt, ja, nicht rechtzeitig genug geschaut, wie man die Redaktion finanzieren kann im Informationszeitalter und das Recht sich halt, und da ist natürlich das Geheule und das Gejammere nach einer gesetzlichen Regelung halt dann immer besonders groß, ja, wenn man sieht, man schafft's nicht alleine, ja. Und entsprechend sind dann eben auch die Reaktionen aber auch ausgefallen von ARD und ZDF, die weisen natürlich die Kritik auch zu Recht zurück, ja. Ganz lustig finde ich die ARD-Vorsitzende Monika Biel, die gesagt hat, es kann gut sein, dass unsere sehr erfolgreiche Tagesschau-App einigen Verlegern ein Dorn im Auge ist. Ja, genau, richtig. Der ZDF-Intendant Markus Schächter, der bringt das auf den Punkt, ja, indem er eben die Klage von den 8 Zeitungsverlegern gegen die Tagesschau-App als Schlacht von gestern bezeichnet. Ja, da muss ich nichts mehr dazu sagen. Wozu ich allerdings jetzt am Schluss noch was sagen muss als letztes Thema, das ist natürlich der Chromebook. Ja, der Chromebook von Google ist draußen. Ja, so viel zum Thema auch moderne Informationsbeschaffung oder Gestaltung. Ja, Chromebook. Im Prinzip ein Gerät, das nur online ist. Ja. Entsprechend hakelt ja die Kritik bei Testern, die offenbar denken, sie hätten hier ein normales Notebook oder ein normaler Netbook. Ah ja, da kann man ja gar nichts drin speichern. Ah ja, da ist ja kaum eine Festplatte drin. Da hat ja nur 16 GB SSD-Speicher. Ja, wo soll ich denn da meine Fotos ablegen? Ja, wo soll ich denn da meine Musik ablegen? Ja, wo soll ich da meine gerippten Filme ablegen? Hoppla, ne? Ja, also, tja, schon mal was vom Internet gehört? Ja, das ist das, wo jetzt neuerdings auch Daten abgelegt werden können, ja, wie zum Beispiel auf YouTube oder auf Dropbox oder Picasa Webalbum oder Flickr oder die ja, 100 anderen Cloud-Services, die jetzt kommen, und auch die Musik-Clouds sind ja schon stark im Kommen, wo man also seine gesamte Musik ablegen kann. Und hallo, aufwachen, man braucht keinen Speicher mehr auf dem Gerät. Und genau da geht eben der Chromebook hin. Chromebook ist ein Online-Book, ein Online-Netbook und sonst nix. Da kann man nur eins damit machen: online gehen. Und seine Daten, auf die kann zugegriffen werden über das Netz, ja, in der Cloud. Dort liegen die Daten, das heißt jetzt Dokumente über Google Docs beispielsweise oder andere Sachen. Man kann übrigens auch alle anderen Dienste nutzen, wie zum Beispiel Zoho, ja, und so weiter. Also das Chromebook ist im Prinzip dann eben ein Browser, nämlich der Chrome-Browser, ja, mit einem Kernel, mit einem Linux-Kernel drauf. Und da merkt man nichts davon. Das heißt, man startet und dann zieht man Chrome. Und das ist auch alles. Man hat den Chrome, man hat den Browser als OS quasi. Deswegen auch Chrome OS. Ja. Und da würde ich mir auch mal wünschen, wenn sich die Kollegen davon, von der Presse, dann doch vielleicht mal ein bisschen genauer damit beschäftigen, dass sie das eben kein Netbook haben, sondern ein Chromebook. Ein Chromebook ist ein Chromebook ist ein Chromebook, das muss ich schon wieder sagen in dieser Form, ja. Und kein Netbook, da gibt es keinen Speicher, der Speicher ist online, der Speicher ist das unendliche Internet. Das ist der Speicher und man hat hier keine 16 GB nur, sondern man hat aber Milliarden von Petabyte zur Verfügung. Ja, habe ich jetzt übertrieben? Wie viel Speicherplatz hat das Internet? Ich weiß nicht, auf jeden Fall ist es ausbaufähig. Und zwar, ja, sagen wir mal, nichts ist unendlich, aber bis zu den Vorstellungsgrenzen könnte man das schon ausbauen. Ja, also. Und deswegen, wenn man das Internet als Festplatte hat, dann muss ich sagen, ja, dann hat man keine Speicherprobleme mehr. Probleme hat man natürlich eventuell mit dem Zugang zu den Daten. Ja. Daheim ist das ja noch relativ einfach. Wi-Fi-Netzwerk, und da geht es auch relativ flugs. Ja, super schnell, je nachdem, was für ein Wi-Fi man hat. Hier, ich sag nur, ein Wi-Fi-N-Netzwerk, gut ausgebaut, 300 Megabit Sekunde. Und dann ein schöner, ja, Internetzugang, vielleicht mit 100 Megabit die Sekunde, ja, 100 Megabit die Sekunde gibt es ja einigen Anbieter, vor allem im Kabelsektor, ja, zu annehmbaren Preisen. Ich glaube, ab 30 Euro so kostet, gibt man 100 Megabit Zugang, ja, ab 40 Euro waren es, ja, 40 Euro kriegt man einen 100 Megabit Internetzugang, und ja, dann flugt's auch mit den Daten. Und ja, schön, so soll das sein. Und das sind lauter so Sachen, wo man sich auch wieder an alte Vorstellungen festklammert, aber eben, das darf man bei diesem Chromebook nicht machen. Ich finde, das Chromebook, das steht auf meiner Einkaufsliste ganz, ganz oben. Ja, wird demnächst ernsthaft dann angeschafft werden. Wobei, ich will noch auf den Acer warten. Ich glaube, Acer oder von Asus, weiß nicht. Da will ich auf jeden Fall noch auf das zweite Modell warten. Momentan ist das Modell von Samsung draußen. Das gefällt mir schon ausgezeichnet, aber ich möchte natürlich auch vergleichen. Deswegen möchte ich warten, bis das, ich glaube, Acer was, bis das Acer Chromebook rauskommt, weil es auch nochmal einen ganzen Zacken billiger ist. Und dann schauen wir mal, was es damit auf sich hat. Auf jeden Fall Chromebook, das würde ich sagen, das Netbook der Zukunft. Und warum soll man nicht einfach einen normalen Notebook nehmen und damit dann einen Chrome-Browser starten? Nun, ich kann es ganz einfach erklären. das Chromebook funktioniert. Man muss sich nicht um Updates kümmern, man muss sich nicht um Viren kümmern, muss sich um gar nichts kümmern. Man schaltet es ein und ist im Netz. Boom. So, und das ist der Riesenvorteil. Ja. Und natürlich auch die 8,5 Stunden Standby, Entschuldigung, nicht Standby, die 8,5 Stunden Nutzungszeit für das Teil, weil da keine Platte drin ist, die Strom verbraucht. Ja. Ja, so sieht's aus. Ich habe schon Versuche gemacht mit meinem super Notebook, der wesentlich höhere Leistungsdaten hat als dieses Chromebook. Und ich muss sagen, die Versuche sind katastrophal, eben wegen den ganzen Sachen, die man eben bedenken muss. Also für einen Normalbenutzer vollkommen sinnlos, ja. Es geht einfach so nicht. Weil eben die Datenablage da ganz anders gehandhabt wird und es auch einige Programme nicht gibt, die man eben dazu braucht, um vernünftiges Cloud Computing machen zu können. Diese Web-Apps gibt es dann eben nur für den Chromebook. So sieht das aus. Jo, und das war's auch schon wieder für heute. Habe mich auch wieder tierisch aufgeregt hier über Patente. Ja, über Netzneutralität und über Zeitungen, denen die sehen, ihr Ende ist gekommen und können es nicht wahrhaben, versuchen den Fortschritt aufzuhalten. Ha! Lachhaft! Naja, gut, okay. Es war wieder aufregende Woche und ich hoffe, die nächste Woche wird nicht ganz so aufregend. Ich wünsche euch auf jeden Fall, dass eure nächste Woche gut wird. Und dass wir uns nächste Woche auch wieder hören bei der Rios-Wochensicht und halt die Ohren steif. Tschüss!